ich soll dir die Einkaufstasche für meine Mutter abholen. Ah, Dori. Ja, ich habe die Sachen hier. Aber pass auf, lass die Taschen nicht fallen. Es sind Flaschen drin. Haben Sie die Nougat-Creme auch nicht vergessen? Die Nougat-Creme und die Schokoriegel, es ist alles dabei. Da bin ich aber beruhigt. Warte, ich halte dir die Tür auf. Danke, Mrs. Cleaver, nicht nötig. Der Mann hier ist schon so freundlich. Na, komm, kleiner Käfer mit dem großen Sack. Oh, haben Sie aber einen riesigen Schlapphut. Da, wo ich herkomme, brennt einem die Sonne den Schädel weg, wenn man keinen hat. Und hier in Southampton wird man nicht nass, wenn es regnet. Pass auf, die Stufe, fall nicht. Na, danke, Sir. Wenn Sie mich nicht gehalten... Mama! Die kleine Dorothy Eggins hatte die schwere, lederne Einkaufstasche einfach losgelassen und lief, so schnell sie ihre kurzen Beine tragen konnten, ihrer Mutter entgegen, die fassungslos auf der anderen Straßenseite stand und dort auf den Bus gewartet hatte. Dorothy! Vorsicht, das Auto! Dorothy! Zu spät. Schon war die etwas vorlaute 10-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, hinter einem Lieferwagen auf die Fahrbahn gestürzt und war damit einem die Straße heraufkommenden Mini Cooper direkt vor die Stoßstange gelaufen. Der Fahrer des Wagens hatte geistesgegenwärtig noch das Steuer nach rechts herumreißen können, die Räder hatten blockiert und der Mini Cooper war pfeilschnell in den am Fahrbahnrand geparkten Lieferwagen gedonnert. Eine faustgroße Platzwunde sah man auf der Stirn des Unglücksfahrers, der von dem Schrecken noch immer ganz benommen war. Dorothy Eggins schien den beinahe tödlichen Unfall überhaupt nicht bemerkt zu haben. Ohne sich auch nur einmal kurz umzusehen, rannte sie weiter auf ihre Mutter zu. Dorothy! Mama! Der Mann mit dem Schlapphut! Hat mich angefasst! Dorothy, was hast du getan? Oh Mama, es war schrecklich! Ich habe ihn gesehen, sein Gesicht! Da war keins! Seine Hand hart und weiß! Dorothy, was redest du da? Keine Haut, kein Fleisch! Eine hässliche, weiße Knochenhand! Dorothy, was hast du dir dabei gedacht? Wie oft haben wir besprochen, wie ein erwachsener Mensch über die Straße geht? Aber Daddy, es ist wahr. Er hat eine richtige weiße Knochenhand und einen Totenschädel. Schluss jetzt, Dorothy. Hör zu. Es gibt Menschen, die atmen, essen und spazieren gehen. Und es gibt sogenannte Knochengerippe. Die stehen bei euch in der Schule im Biologiesaal herum. Aber lebendige Menschen mit einem Totenschädel und einer Knochenhand, die dir freundlicherweise im Supermarkt auch noch die Tür aufhalten, die kann es nicht geben. Verstehst du das? Glaub mir doch, Daddy! Was fummelst du denn da immer in deiner Hüfte herum? Hast du dich verletzt? Nein, Mama. Ich habe hier nur so ein komisches Gefühl. Dann zieh mal den Rock aus. Greif das nicht, George. Dori ist doch sonst immer so vernünftig gewesen. Daddy, guck doch mal, was ich hier an der Hüfte habe. George! Was ist das denn? George! Das ist ihr Hüftknochen. Als hätte ihr eine solche das ganze Fleisch von der Lende weggeätzt. Ihr kalkweißer, fleischloser Hüftknochen. Tut das denn nicht weh, Dori? Nein, es ist nur so ein komisches Gefühl. Und darum kommt kein Blut. Komm, Elena, pack ihre Sachen. Wir fahren sofort ins nächste Krankenhaus. Als George und Elena Eggins zusammen mit ihrer Tochter Dorothy keine 10 Minuten später das zweigeschossige rote Backsteinhaus verließen, ahnten sie nicht einmal im Entferntesten, dass dies das letzte Mal sein würde. Denn alle drei sollten das St. Mary Hospital von Southampton nicht wieder lebend verlassen. Sind Sie Onkel Bill? Ich weiß nicht, wer ich bin, großer blonder Mann. Wer sind Sie? Gerichtsvollzieher, Steuerfahndung oder Polizei? Für die ist Onkel Bill schon vor 20 Jahren nach Australien ausgewandert. Nein, ich heiße Hellmark, Björn Hellmark. Na und? Ich wusste, ich hatte ihn endlich gefunden. Onkel Bill. Eine gefährliche, todbringende Seuche hatte die Südküste Englands erfasst. Außer einer gewissen Familie Eggins waren noch 2 weitere Fälle in Southampton und an Dover aufgetreten. Und die Ärzte standen vor einem Rätsel. Immer wieder tauchte in den Erzählungen der Verseuchten ein und dieselbe Person auf. Ein unscheinbarer, freundlicher und hilfsbereiter Mann mit einem übergroßen, verfilzten Schlapphut. Seit über einer Woche war ich diesem Mann auf der Spur. Ich musste ihn finden. Ich trieb mich in den miesesten und dreckigsten Spelunken rechts und links der Kehranlagen herum und hoffte, dort vielleicht jemanden zu treffen, der den Mann zufällig bei seiner Ankunft in Southampton gesehen hatte. »Da müssen Sie Onkel Bill fragen«, hatte mir ein bärtiger, auf einem Bein humpelnder Bootsmart geraten, dem ich mit ein paar Scotchs die Zunge etwas gelockert hatte. »Der kennt alle, die kommen und gehen.« Onkel Bill. In einer nach kaltem Zigarettenrauch und billigem Gin stinkenden Kaschemme, gleich neben der Heilsarmee, hatte ich den zahnlosen, verschmitzt vor seinem Guinness-Glas sitzenden Kerl endlich aufgestöbert. »Ich suche einen Mann. Einen Mann mit einem Schlapphut.« »Davon gibt's viele.« »Macht einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck. Muss vor knapp 3 Wochen in Southampton an Land gegangen sein.« »Was wollen Sie von dem?« »Ein Geschäft vorschlagen.« »Was denn für ein Geschäft?« »Sagen wir mal so, ich will seinen Schlapphut kaufen.« »Sie gefallen mir, junger Mann. Sie sind klasse. Lassen Sie von niemandem in die Karten gucken. Ganz meine Schule.« »So, so. Sie wollen also den verfilzten Schlapphut von James Owens kaufen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.« »James Owens? Sie kennen ihn?« »Onkel Bill kennt jeden Sailor, der hier an Land geht. Ist so eine Art lukrative Nebenbeschäftigung von mir, wenn Sie wissen, was ich meine.« »Reichen 5 Pfund?« »Mal sehen. Ja, der 18. Das war der Tag, an dem James Owens heimgekehrt ist. 14 Jahre war er weg und die sind ihm bestimmt nicht gut bekommen. Sah ziemlich ausgemergelt aus. Hab ihn selbst auch nur am Schlapphut wiedererkannt. War so eine Art Markenzeichen für ihn.« »Haben Sie seine Adresse?« »Er wird wohl zu seiner Frau gegangen sein, nehme ich an. Sagen Sie mal, ich will ja nicht direkt aufdringlich sein, aber bei dem Geschäft mit dem Schlapphut würde da nicht vielleicht auch so eine Kleinigkeit für einen verschwiegenen Partner wie mich rausspringen?« 100 Pfund. 100 Pfund? Für 100 Pfund sage ich Ihnen das Telefonbuch von London rückwärts auf Chinesisch auf. Dana Owens, Garden Street 14, das ist in Andover. Heben Sie einen mit mir? Ich gebe einen aus. Nach einer halben Flasche Whisky sang er mir laut und ziemlich falsch sämtliche irische, schottische und walisische Volkslieder vor. Nach einem weiteren Viertel hielt er eine beherzte Rede gegen den Klabautermann und als die Flasche endlich leer war, fiel er einfach vom Stuhl und fing an zu schnarchen. Ich zahlte die Rechnung, steckte ihm 25-Pfund-Noten unter die Schippermütze und torkelte in mein Hotel. Am nächsten Morgen wachte ich mit dem überall gefürchteten, schmerzhaften Riesenluftballon zwischen den Schulterblättern auf. Das ganze Zimmer stank penetrant nach Whisky und ich beschloss, noch so lange im Bett zu bleiben, bis der Ballon wenigstens 2 bis 3 Atü Luftdruck abgelassen hatte. Trotzdem musste ich dringend nach Andover. Entspann dich. Du bist schwer. Dein Kopf ist schon schwer genug. Da war es wieder. Das vibrierende Gefühl unter meiner Schädeldecke. Aber ich wusste nicht, ob es an den Mentalenergien lag, die mir durch den Körper schossen, oder am Versagen der 2 Aspirintabletten, die ich kurz vorher eingenommen hatte. Auch das Gefühl von 1000 Stecknadeln auf der Haut überzeugte mich nicht. Ich hatte einen leichten Schüttelfrost, was hoffentlich dadurch verursacht wurde, dass die Biostrahlen aus meinem Körper das Plasma des Lebens aus der Atmosphäre saugten und zu einem festen Körper materialisierten. War ich immer noch betrunken? Oder spazierte ich tatsächlich durch die Fußgängerzone von Andover, die ich noch von früher her kannte? Oder lag ich immer noch furchtbar verkatert in meinem einsamen Hotelzimmer in Southampton und wartete darauf, dass die Kopfschmerzen nachließen? Oder beides? Hatte ich es geschafft? War Makabros, mein Ätherkörper, mein bioplasmatischer Doppelgänger, in Andover entstanden? Ich hatte keine Ahnung. Wenn ja, dann überließ ich alles weitere ihm und träumte in aller Ruhe von einem schönen Glas Buttermilch. Nehmen Sie Platz, Mr. Helmer. Danke. Ich habe selten Gäste. Und lieben die Dunkelheit, wie mir scheint, Mrs. Owens. Wo sind Sie? Ich höre nur Ihre Stimme. Ich sitze rechts neben dem Fenster. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich sehe Sie, das genügt. Entschuldigen Sie, aber ich leide an einer wenig appetitlichen Gesichtsrose, deren Anblick ich Ihnen gerne ersparen möchte. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Ihren Mann, Mrs. Owens. Meinen Mann. Ich habe in den vergangenen 14 Jahren sogar vergessen, wie er aussieht. Geschweige denn weiß ich, wo er im Augenblick steckt. Man hat mir gesagt, James Owens ist zurückgekehrt. Seit knapp 3 Wochen soll er wieder auf den britischen Inseln weilen. So? Er wird seine Gründe haben. Er hat sich nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. Wie kommen Sie darauf, Mr. Hellmark? Mrs. Owens, Sie wollen doch nicht allen Ernstes versuchen, mir einzureden, dass James Owens nach 14 langen Jahren nach Hause gekommen ist, ohne sich in 3 Wochen einmal bei seiner eigenen Ehefrau zu melden. Ich glaube, Sie wollen gehen, Mr. Hellmark, und ich möchte Sie nicht aufhalten. Machen wir uns doch nichts vor, Mrs. Owens. Sie wissen genauso gut wie ich, dass James Owens sich in diesem Haus versteckt hält. Kommen Sie raus, James Owens! Ich weiß, dass Sie hier sind. Was erlauben Sie sich? Sie werden unverschämt, junger Mann. Beweisen Sie mir, dass ich unverschämt bin und zeigen Sie mir Ihr Gesicht. Blitzartig war mein Körper aus dem bequemen Polstersessel geschnellt und hatte den hölzernen Schaukelstuhl, auf dem Diana Owens sich im Halbdunkel des Zimmers versteckt hielt, mit einem heftigen Ruck ins Licht gedreht. Angewidert wendete ich mich instinktiv ab von der scheußlichen Fratze, die mir entgegenglotzte. Starrte ich auf den Totenschädel der circa 50-jährigen Frau, deren linkes Auge mir eiskalt und vom Entsetzen gezeichnet entgegenblitzte. Mit einer hastigen Bewegung hatte sie einen länglichen Gegenstand unter ihrer Wolldecke freigelegt und stieß mir die rechte Knochenhand schon am Abzug, die Mündung eines doppelläufigen Schrotgewehrs, schmerzhaft in die Rippen. Es tut mir leid, Mr. Hellmark, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie haben sich infiziert. Und ich habe meinem Mann versprechen müssen, den todbringenden Fluch nicht mehr aus diesem Haus zu lassen. Ihr Mann? Also hatte ich recht. Wo ist Ihr Mann? Wahrscheinlich hier. Im Raum. Hä? Irgendwo. Ich weiß es nicht. Glauben Sie mir, es ist besser so. Übermäßiger Alkoholgenuss kann einem also auch das Leben verlängern. Hätte ich mit dem kauzigen alten Onkel Bill nicht die ganze Nacht in der Kaschemme im Hafen von Southampton durchgezecht, wäre ich todsicher höchstpersönlich nach Andover gekommen. Und das wäre dann mein sicherer Tod gewesen. So hatte ich aber meinen schier unverwüstlichen bioplasmatischen Doppelgänger in das Haus von Diana Owens geschickt und der konnte jetzt ein bisschen toter Mann spielen. Bitte, Mrs. Owens, lassen Sie mich nicht sterben, ohne zu wissen, warum. Was hat jemand vor? Was hat es mit dieser unheimlichen Knochenseuche auf sich? Bitte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir werden gerecht. Alle. Einer ist aufgebrochen. Die Aufzeichnungen. Mein Mann hat alles aufgeschrieben. Die Aufzeichnungen sind noch... Diana Owens hat diesen Satz niemals zu Ende gesprochen. Das bloße Knochenskelett saß hämisch grinsend im leicht schaukelnden Lehnstuhl vor dem Kamin. Ein kurzes Zischen und knapp 2 Sekunden später lagen nur noch die abgetragenen Kleidungsstücke der Frau auf den von Zigarettenglut versenkten Polstern. Diana Owens hatte sich restlos aufgelöst. Carminia, sagt dir der Name Ukwam Pochtli etwas? Ukwam Pochtli? Hm. Ein Schweizer? Nein. Kenne ich ihn? Wohl kaum. Na, was soll dann die Frage? Naja, dafür bist du wahrscheinlich noch zu jung. Bitte? Ukwam Pochtli lebt im 13. Jahrhundert nach Christi. Naja, kein Wunder. Was? Dass ich ihn nicht kenne. Na, er hätte dir aber, glaube ich, sehr gefallen. Hast du ein Bild von ihm? Nein. Und woher willst du dann wissen, dass er mir gefallen würde? Hm. Er war der Besitzer des wohl größten Goldschatzes von ganz Südamerika. Aber Björn, ich hab doch dich, mein Goldschatz. Und du bist mir wirklich schon groß genug. Die Aufzeichnungen sind noch. Immer und immer wieder hatte ich mir den letzten Satz im Leben Diana Owens durch das Gehirn gejagt. Was hatte sie mir nur damit sagen wollen? Sind noch zu Hause? Im Haus! Nur wenn ich goldrichtig lag mit meiner Vermutung, hatte ich noch eine allerletzte Chance. Ich ließ Makabros das von der Knochensaat total verseuchte Haus einmal auf den Kopf stellen. Makabros riss Schubladen auf, durchwühlte Schränke, Regale, Truhen und Kästchen. Nichts. Keine Spur einer Aufzeichnung, die mir Aufschluss hätte geben können darüber, was James Owens zum Träger der todbringenden Seuche hatte werden lassen. Ein Koffer. Ein schäbiger, kleiner Lederkoffer stand verlassen im Speisezimmer neben der Anrichte. Und dann hatte ich es endlich gefunden. Das Tagebuch des James Owens. Was ist das? Na, hier. Hier, lies. 19.05. Mhm. Haben Holpeck erreicht. Suchen Eingang zum Tempel. 20.05. haben Eingang gefunden. Morgen ist der Tag der Entscheidung. 17.06. Was? 17.06.? Mhm. Die Entscheidung schien ihm aber nicht allzu wichtig zu sein. Zwischen dem 20. Mai und dem 17. Juni liegt fast ein ganzer Monat. Na ja, lies weiter. 17.06. Ernest Tragen, mein Partner, hat es erwischt. Wir waren zusammen im Tempel. Gold, überall. Tonnenweise pures Gold. Tragen ist vorgegangen. Gigantische Goldreliefs an den Wänden. Abbildungen der Priester Ukwampochtlis. Plötzlich Leben. Die Reliefs fingen an, sich zu bewegen, formten sich zu dreidimensionalen Gestalten, stürzten sich auf Tragen. Es war entsetzlich. Sie schnitten ihm einfach das Herz aus der Brust. Ich konnte fliehen. Schreibe diese Zeilen an Bord der Cherbourg. Will wenigstens noch einmal Diana wiedersehen. Lange kann ich es an Bord nicht mehr verheimlichen. Meine Hände, es hat mich erwischt, ob ich will oder nicht. Der grauenhafte Fluch der Priester Ukwampochtlis hat sich an mir gerächt, denn ich trage in mir die Knochensaat. Gott schütze mich und die anderen. Das ist ja furchtbar. Was hat das zu bedeuten, Björn? Naja, genau weiß ich es auch noch nicht. Nur so viel. Im 13. Jahrhundert lebte einer der mächtigsten Könige der Azteken, Ukwampochtli. Sein immenser Goldvorrat erlaubte es ihm, als Zeichen seiner Macht, sich eine Rüstung anfertigen zu lassen aus purem Gold. Das brachte ihm den Beinamen ein, der goldene König der Azteken. Langsam schien ihm das viele Gold die Sinne zu vernebeln. Er wurde schlicht und ergreifend größenwahnsinnig und nannte sich fortan Ukwampochtli, der goldene Gott. Das führte zum Aufstand der sogenannten Priester der Azteken, die Ukwampochtli des anmaßenden Verrats an den Göttern bezichtigten. In einem scheußlichen Gemetzel bezwang Ukwampochtli die rebellischen Priester und ließ sie nach einem damals üblichen Ritual hinrichten. Die Sage erzählt weiter, dass der König die Priester dazu verdammte, als goldene Schatten im Tempel Ukwampochtlis zu wachen, solange die Sonne auf- und wieder untergeht. Die Reliefs? Wahrscheinlich. Kurz bevor Ukwampochtli dem Obersten der Priester das Herz aus dem Leibe schneiden konnte, stieß dieser seinerseits noch einen Fluch aus. Er belegte das Gold des Königs mit der Knochensaat und verdammte den Geist Ukwampochtlis ebenfalls an ihrer Seite in goldener Rüstung Wache zu stehen. Soweit die Sage. Was hast du jetzt vor? Ja, ich werde mit Rani Mahai nach Holpeck aufbrechen, um nachzusehen, was an der Geschichte dran ist. Owens hat eine Karte angefertigt. Holpeck, die vergessene Stadt, muss demnach irgendwo in Mexiko liegen. Mitten im mexikanischen Dschungel. Rani, Mensch! Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Rani Mahai, der Koloss von Bhutan. 2 Meter groß, über 2 Zentner schwer, stand, den Türrahmen ausfüllend, an der Schwelle zur Terrasse, und er war nicht allein gekommen. Er hatte seine kleine verspielte Hauskatze mit, die er auf den Namen Chitra getauft hatte. Und Chitra war nicht mehr, aber auch nicht viel weniger, als eine leibhaftige, zähnefletschende Tigerin. Keine Angst, meine Freunde. Ich habe Chitra fest im Griff. Na, hoffen wir das Beste. Ich freue mich ja, dass du da bist, aber was hat Chitra hier in Genf zu suchen? Du weißt, mein Freund, ich habe eine sehr vorsichtige Seele. Und wenn Rani Mahai einen Fuß in den mexikanischen Dschungel zu setzen wagt, braucht er einen im Urwald erfahrenen Gefährten. Aber du hast doch mich, Rani. Eben, deswegen nehme ich hier. Hab ich was dagegen gesagt? Ja. Wir nahmen schon am nächsten Morgen eine Linienmaschine nach Mexico City, charterten uns dort eine kleine zweimotorige Cessna, die uns sicher nach Mérida brachte, von wo aus wir mit einem Land Rover weiterfuhren Richtung Peto, einem kleinen, verschlafenen 50-Seelendorf am Rande des wildwuchernden, unüberschaubaren Dschungels Mittelamerikas. Sie bleiben längere Zeit, Senor? Nein, nur so lange, bis wir eine Trägergruppe organisiert haben. Sie gehen in den Dschungel? Ja. Können Sie mir einen zuverlässigen Führer empfehlen? Der beste Führer von ganz Peto ist Amak, Senor. Amak? Sie, Senor. Aber leider, er ist gegangen mit Engländer. Ein Engländer? Sie, Senor. Er ist gekommen schon vor einer Woche. Ein alter Bekannter war vor etwa einem halben Jahr schon einmal hier. Wie hat er sich genannt? Bei mir alle Gäste heißen Smith. Wer nicht fragt, bekommt auch keine dummen Antworten. Smith? Doch, halt. Mr. Smith hat einen Freund gehabt. Der hat ihn einmal angesprochen hier. Er hat ihn genannt, glaube ich, General. General? Können Sie ihn mir beschreiben? Sein Gesicht? No. Sein Gesicht, das ist schlecht möglich. Senor General trägt immer einen besonders großen Sombrero. Sombrero? Si, Senor. Aber warten Sie. Wie sagt ein General immer dazu? Er sagt einen Schlapphut. Fred? General? Die Träger gefallen mir nicht. Hm. Siehst du den Jungen irgendwo? Ja, ja, sitzt auf einem Baum. Beobachtet uns. Der Junge gefällt mir auch nicht. Mhm. Amak! ¿Qué pasa, General? ¿Sabes un chico más o menos lisedanas? Aquí? Sí. Claro. Los indios le dan el nombre. Chico del diablo y sus ojos pueden matar. ¿Por qué? Nada. Da los indios cigarrillos y buenas noches. Gracias. Hasta mañana. General. Fred? Was sagt er? Kennt er den Jungen? Alle kennen ihn. Sie nennen ihn den Teufelsjungen und sagen, seine Blicke töten, wenn er es will. Na dann, gute Nacht. Buenas noches, amigo. General! General! Amak! Fred Delver hatte schlecht geschlafen diese Nacht. Die Sache mit dem Teufelsjungen gefiel ihm nicht. Und auf einmal war er wach. Hellwach! Der Schlafsack neben ihm war noch warm, aber von seinem Besitzer fehlte jede Spur. Die Flinte im Anschlag befreite sich Delver lautlos aus seiner einfachen Pferdedecke und schlich behende wie eine Katze hinüber zum etwas entfernt liegenden Lager der Indios. General, wo stecken Sie? General! Gottverfluchter Mist! Das Lager war wie ausgestorben. Lebensmittel, Wasser und Medikamente hatten die Träger den beiden Weißen zurückgelassen. Der General hatte also wieder mal Recht behalten. Wahrscheinlich hatte er ihre Flucht bemerkt und war den Indios gefolgt, um sie zu stellen. Da. Ein Geräusch. General? Sind Sie's? Wer da? Nicht schießen, Senor! Bitte nicht schießen! Komm raus, ich will dich sehen. Nehmen Sie zuerst das Gewehr wieder runter. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ich weiß, Sie werden schießen. Sie haben Angst. Ich sehe es in Ihren Augen. Komm raus, Bastard! Ich weiß, wer du bist. Die Indios nennen dich den Teufelsjungen. Und sie werden schon wissen, warum. Ich heiße Pepe. Du hast sie verjagt, du dreckiger kleiner Indio-Bastard! Entweder er oder ich, dachte Fred Delver. Und legte an in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. In diesem Augenblick trat der Junge aus dem Unterholz hervor und deutete mit zwei gekreuzten Fingern auf den Lauf des Gewehrs. Fred Delver schluckte. Als hätte sich das Metall des Mündungsrohres in Sekundenbruchteile zu einer Art elastischer Knetmasse verwandelt, bog sich der Lauf der Flinte, wie von Geisterhand bewegt, in einem sauberen Rundbogen nach oben zu einer 9. Delver drückte ab. Aber die Kugel fand keinen Ausweg. und krepierte im Mündungsrohr des Gewehres. Das warst du doch! Du dreckige Kröte, du! Aber der Teufelsjunge war von einer Sekunde zur anderen wieder im dichten Dschungel untergetaucht. Delver hechtete sich kurz entschlossen ins Geäst, dem Jungen hinterher und stürzte zu Boden. Als er wieder auf die Füße gekommen war, vernahm er im rechten Augenwinkel ein blitzendes, metallenes Etwas und wirbelte herum. Das Blut staute sich schlagartig in der Herzkammer des an sich sonst furchtlosen Engländers, denn Fred Delver stand, keine zwei Schritt entfernt, vor einem Fremden in einer schweren, metallenen Rüstung. Delver kannte dieses Metall nur zu gut, noch aus seiner Zeit als Schürfer in Honduras. Denn es war Gold. Pures, glänzendes Gold. Fünf Tage saßen wir jetzt in Peto fest. Im Umkreis von 50 Kilometern war nicht ein Indio aufzutreiben, der mit uns in den Dschungel wollte. Träger ließen sich schon finden, aber kaum hatten sie das Ziel unserer Expedition erfahren, waren sie schon auf und davon gerannt. Sie haben nach mir gerufen, Senor. Ich bin Amag. Ja, wir haben wirklich viel Gutes über Sie gehört, Senor Amag. Wir wollen nach Cholpec. Zum Tempel des goldenen Gottes? Sie kennen ihn? Jeder Indio kennt furchtbaren Fluch der Priester von Cholpec. Nur, er schweigt aus Angst vor der Rache der Götter. Aber Sie haben keine Angst? Na, Senor, denn ich bin Amag, den Führer. Ich werde bezahlt, gut bezahlt, und führe Weiße, wohin sie geführt werden wollen. Ja, der Preis spielt keine Rolle. Wann können wir aufbrechen? Bei Sonnenaufgang, wenn es dir, Senor, gefällt. Wir sind bereit. Hasta luego, extranjero. In derselben Nacht noch versuchte ich Makabros, meinen Doppelkörper, sozusagen als sichtende Vorhut nach Cholpec vorzuschicken. Aber wie ein Gummiball, der gegen eine Betonwand geworfen wird, wurden die Mentalenergien zu mir zurückgeschleudert und ließen mir fast die Schädeldecke bersten. Es wollte mir nicht gelingen, Makabros entstand einfach nicht. Irgendetwas bremste mich und schlug mir meine eigenen Mentalkräfte wieder um die Ohren. Prüfend fuhr ich in meine rechte Hosentasche und fühlte erleichtert den porösen Hautlappen zwischen meinen Fingerspitzen. Die Dämonenmaske. Vor etwa 50 Jahren von einem gewissen Dirk Tössfeld aus der Haut eines getöteten Dämons angefertigt, war sie eine meiner wirksamsten Waffen im Kampf gegen meine Feinde. Ihr Anblick über mein Gesicht gestülpt ließ schon Normalsterblichen das Blut in den Adern gefrieren, so entsetzlich entstellte die Maske mein sonst doch ausgesprochen sympathisches Ponem. Zog ich mir die Maske aber in Gegenwart der Dämonen und Geister der Unterwelt über den Kopf, war die magische Wirkung bedeutend eindeutiger. Sie zerfielen zu Staub und lösten sich in ihre Bestandteile auf. Hab ich dich, mein Freund? Nein, Senor. Bitte, bitte nicht töten. Warum hast du ihn umgebracht? Umgebracht? Wel, Senor? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Fred Delver. Ich habe gesehen, wie du ihm den Gewehrlauf verbogen hast. Sie, Senor. Er wollte auf mich schießen. Ich musste feuerspuckenden Stock in andere Richtung lenken. Getötet hat... Okay, Kleiner. Fred hat's erwischt. Schwamm drüber. Aber mich kriegt er nicht. Du weißt, was ich im Dschungel suche. Sie, Senor, das Gold. Kluger Junge. Du kennst den Weg? Sie, Senor. Dann führ mich hin, aber keine Tricks. Senor, niemand kommt lebend aus dem Tempel heraus. Die Knochensaat ist überall. Gehen Sie zurück, wenn Sie nicht wollen sterben. Sterben tun wir am Ende alle. Aber ich werde reich sein, wenn ich krepieren muss. Wir kommen gut voran, Björn. Ja, Rani, der Pfad ist frisch geschlagen. Wir sparen mindestens 3 Tage. Ja, bisher ist es wie ein Sonntagnachmittagsspaziergang. Und sieh mal, Chitra, wie sie sich hier wie zu Hause fühlt. Mhm. Senors, ab hier wird die Reise etwas unkomfortabler. Wir verlassen jetzt den Pfad und schlagen uns einen eigenen Weg durch die Dschungel. Ja, aber hatte unser Vorgänger nicht dasselbe Ziel wie wir? No, Senor. Er suchte einen Durchgang über die Berge nach Guatemala. Und hat ihn gefunden? Wer mit Amar geht, findet immer das, was er gesucht hat. Dann schlage ich vor, wir lagern hier und beginnen erst morgen mit dem Unkrautjäten. Es ist ein Boss, Senor. Hola, hombres! Aber mein Freund, die Sonne steht noch eine Handbreit über den Bergen. Warum halten wir? Wir haben noch gut 2 Stunden, bis es dunkel wird. Ja, du hast ja recht, Rani. Aber mir gefällt diese plötzliche Kursänderung ganz und gar nicht. Da ist irgendetwas faul. Hör zu. Wenn die anderen schlafen, gehen wir den Pfad hier noch ein paar hundert Meter weiter. Ich vermute, dass unser undurchsichtiger Dschungelindio dort etwas vor uns verborgen hält. Rani? Björn? Siehst du was? Die Hand vor Augen nicht. Hab mich ja beruhigt. Ich sehe nämlich auch nichts. Der Dschungel hat sein Nachtgewand über unseren Köpfen aufgeschlagen. Da vorne. Ein Lichtblick. Ruhig, Chitra. Eine Lichtung. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Komm weiter. Ich glaube, unsere kleine Nachtwanderung hat sich am Ende doch gelohnt. Komm, Chitra. Ein Lagerplatz. Lebensmittel, Wasser, Decken, Zelte. Aber kein Mensch weit und breit. Ah, hier, eine Feuerstelle. Kalt. Die Asche ist mindestens 3 Tage alt. Ich frage dich, Rani, wer lässt in einer so unfreundlichen Gegend seine gesamte Verpflegung stehen und liegen und haut ab? Ganz einfach. Der, der seinen Löffel abgegeben hat. Ja, damit magst du recht haben. Denn da hinten ist ein frisches Grab. Dann taucht eine 2. Frage auf. Und die wäre? Wovon ernährt sich der Totengräber? Es ist eine höchst undelikate Beschäftigung, nur mit seinen bloßen Händen in einem erst vor kurzem geschaufelten Grab herumzubuddeln. Bei jedem Griff hinein in die noch lockere, feuchte Erde erwartet man den eiskalten Händedruck eines weichen, aber blutleeren Patschehändchens. Mein Magen krampfte sich zusammen bei dem Gedanken. Rani Mahai, der Koloss von Bhutan, schien sich nicht mit solch pietätsvollen Skrupeln herumzuplagen. Mechanisch, mit der ihm innewohnenden, ureigenen Gelassenheit, stieß er seine Mülleimerdeckelgroßen Hände kraftvoll in den Boden, und während ich eher wie ein Archäologe pinselte, buddelte er wie ein Schaufelbagger im Akkord und hatte Erfolg. Kein Schlapphut. Dafür ein Matrosenkäppi, ein Seemann im Urwald. Und keine Ahnung von Navigation. Komm, zieh doch mal. Ist er schon kalt? Ja, eiskalt. Und das bei den Außentemperaturen? Chitra, weg. Todesursache? Na, einwandfrei Herztod. Aha. Ja, aber wo ist denn sein Herz? Eben. Sie haben es ihm herausgeschnitten. Das ist barbarisch. Nein, nein, das ist ein uralter, überlieferter Brauch. Aber wer macht denn sowas? Die Priester des Ukuampochtli. Ja, dann legen wir den Mann mal wieder zurück in seine letzte Ruhestätte, mein Freund. Komm, fass mal mit an. Björn? Björn? Ah! Ich hatte den letzten Ausführungen Rani Mahais leider nicht mehr ganz folgen können. Der unerwartete, unsanfte Aufprall eines Gewehrkolbens auf meinen sensiblen Hinterkopf beeinträchtigte massiv meine Konzentrationsfähigkeit und ich verlor die Besinnung. Amerika, Mexiko. Was ist passiert? Eine Horde Indios hat uns überfallen. Sie haben uns gefesselt und hierher gelegt. Wo ist Chitra? Schweig, mein Freund. Eine Kugel hat sie getroffen und sie ist in den Dschungel geflohen. Hoffentlich hat sich das Schicksal ihrer erbarmt. Björn. Lass mich. Ich muss mich konzentrieren. Makabos? Ja. hast du? Oh, mein Kopf. Oh, es ist alles platzt. Komm, hör auf. Lass es sein. Eine Wand. Da ist etwas, eine Gegenkraft. Björn, du zitterst. Dein Gesicht läuft rot an. Hör doch auf. Ich hatte das Gefühl, als hätte eine mentale Keule meine Schädeldecke getroffen. Und ich verlor abermals die Besinnung. Chico del Diabolo. No, no, no. Sé que tú eres el... Vamos, amigos. Wir haben un sacrificio muy importante. Juan Portli. Quiero su corazón, sangriento. No, no, no, no. Björn. Björn, wie fühlst du dich? Wie lange war ich weg? 10 Minuten vielleicht. Ich habe es wieder nicht geschafft. Was ist denn da vorne los? Sie haben einen Jungen gefangen und ihm die Augen verbunden. Sie nennen ihn den Teufelsjungen. Wenn ich bloß begreifen würde, worum es hier eigentlich geht. Sie bereiten eine Opfermesse vor. Eine Opfermesse? Ja. Und wer soll geopfert werden? Wir. Dachte ich mir doch. Im Grunde müssen wir ja nur so lange aushalten, bis unsere Träger gemerkt haben, dass wir nicht mehr in unserem Lager sind. Beruhige dich, mein Freund. Sie haben es schon bemerkt. Woher weißt du das? Das da vorne sind unsere Träger. Esperamos a ti. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Wenn er nur nicht diese Goldmaske vor dem Gesicht hätte. Ayuda! Ayuda! Ayuda! Das heißt übrigens Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann man ja auch verstehen. Sie wollen dem Jungen das Herz aus der Brust schneiden. Aber sie zögern. Sag mal, Rani. Was ist? Ist es möglich, dass du gerade mit deinen asiatischen Zehen an meinem auf den Rücken gebundenen Unterarmknochen herumknabberst? Nein, das ist nicht möglich. So, naja, dann ist halt jemand anders. Was? Ich sagte, dann ist es halt jemand anderes. Wer? Na, keine Ahnung, irgendwer. Guck doch mal nach. Chitra. Braves Kätzchen. Pass nur schön auf, dass du die Lederriemen nicht mit meinen Knubbelfingern verwechselst. Chitra. Nur ein Streifschuss. Psst. Noch haben wir unsere Herzen nicht in Sicherheit gebracht. Endlich wieder frei. Geh jetzt rüber zu Rani, Chitra. Das macht die Kleine gut. Nicht wahr? Oh, meine Chitra. Oh, ist das schön, wenn der Schmerz nachlässt. Bist du frei? Noch nicht ganz. Ja, aber jetzt. Dann beweg dich nicht. Es sind zu viele. Wir müssen sie überraschen. Hombres. Ihr sollt nicht sterben, unwissend, wie taube Affen. Amag! Sehr richtig. Ich bin Amag, den Hüter des Tempels von Jorbeck. Es gibt ihn also wirklich? Und ihr werdet ihm noch näher kommen, als euch recht ist. Denn der Tempel Juan Pochli wird die Stätte eurer Hinrichter sein. Der satanisch grinsende Indio war leichtsinnigerweise so dicht an mich herangetreten, dass ein gezielter Fußtritt ausgereicht hatte, ihn sich eifrig mit sich selbst beschäftigen zu lassen. Er hatte seinen leicht gebogenen, goldenen Dolch instinktiv aus der rechten Hand fallen lassen und ich setzte alles auf eine Karte. Ich ließ meine scheinbar immer noch hinter dem Rücken zusammengebundenen Hände blitzartig nach vorne schnellen und hechtete, zur größten Verblüffung der übrigen Indios, auf das goldene Mordwerkzeug zu. Schon hielt ich den Dolch zwischen meinen Fingern und setzte ihn dem schmerzgeplagten Amag mit einem heftigen Ruck an seinen Hals. Bitte, nicht! Attention! Passen Sie auf! Das Gold sät den Keim der Verwesung. Bitte, Senor. Wenn es mich berührt, dauern es nur ein paar Sekunden. Ganz ruhig, dann passiert Ihnen nichts. Sagen Sie Ihren Männern, sie sollen ihre Waffen fallen lassen und ihre Hände schön brav hinter den Kopf legen. Sí, señor. De acuerdo. Hombres, poner las armas abajo y manos arriba detrás de la cabeza. Was für ein beruhigendes Gefühl, bei so vielen reizenden Menschen endlich wieder ein Gewehr in den Fäusten zu halten. Und nun zu dem Jungen. Befehlen Sie den Leuten, dass sie ihm die Augenbinde abnehmen. Oh nein, Senor. Verlangen Sie bitte das nicht von mir. Der Teufelsjunge ist böse. Seinen Blick getötet. Das halte ich zwar für ein Gerücht, aber sehen wir uns den Jungen mal aus der Nähe an. Rani, pass auf, dass hier keiner auf dumme Gedanken kommt. Hey, Chico, Gieres. Pepe, Senor. Pero los indios me dan el nombre Chico del Diablo. Ich sei ein Teufelsjunge. Hablas mi lengua? Sí, Senor. Sie sprechen gut Spanisch. Aber wir können uns auch in jeder Sprache unterhalten. Da bist du aber für dein Alter ein ziemlich intelligenter Bursche. Die Leute sagen hier, dass deine Blicke töten können. Wie denkst du darüber? Es ist wahr. Aber sie ich niemals töten. Denn sie mir das Leben gerettet. Und woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Amak lügt, Senor. Er will mich töten, weil nur ich kenne sein Geheimnis. Bringen Sie ihn zum Schweigen, Senor. Er hat den gespaltene Zunge des Teufels. Senor, hören Sie. Ich will Ihnen erzählen eine Geschichte. Ich sei hier im Dschungel seit über 3 Jahren. Meine Eltern beide tot. Ich aus dem Dorf gejagt. Es war vor ein paar Monaten. Ich habe gesessen auf einem Baum, gesehen Schlange, die eine Bisamratte gefressen hat. Da ein Mann kommen, kannte Weg genau. Ich mich gefragt, was will Mann allein mitten im Dschungel und wo will er hin? Ich ihm nachgegangen und er mich geführt an den vergessenen Ort. Ich gefühlt, wusste, es keinen Zweifel gibt. Ich war in Holpeck. Er stand vor Öffnung im Felsen, hat 3 Kreuze gemacht, dann hineingegangen. Ich große Angst, habe gewartet. Nach einiger Zeit ist Mann wieder herausgekommen und endlich konnte ich sehen sein Gesicht. Hm. Es war Amaks Gesicht, Senor. Ja, und? Ich verstehe nicht. Senor, es war der Tempel. Hinter dem Felsen war Tempel des goldenen Gottes. Keiner kann Tempel betreten, ohne dass er nicht in sich hat die schreckliche Saat der Verwesung. Aber Senor, Amak hat Tempel wieder lebend verlassen. Ja, dann hat er eben Glück gehabt. No, Senor. Großes Unglück liegt auf Seele Amaks. Denn es kann nur eine Erklärung geben dafür, dass Amak ist noch am Leben. Ja, und die wäre? Sein Körper hat in dieser Nacht übernommen fremder Geist, um auszubrechen aus seinem alten Gefängnis. Und dieser Geist kann niemand anderes sein als Geist von Ucuamporte. Goldener Gott der Azteken. Das war ziemlich harter Tobak und ich beschloss, die Probe aufs Exempel zu stellen. Ein schneller Griff in meine rechte Hosentasche sollte mir Gewissheit verschaffen, die Dämonenmaske. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Ich hatte den rechten Arm am Max für einen kurzen Moment loslassen müssen, um an die Maske heranzukommen. Noch immer hielt ich den mörderischen Dolch dem Indio dicht an die Kehle. Aber Amak ging aufs Ganze. Er musste meine Absicht instinktiv gespürt haben. So benutzte er den frei gewordenen Arm, um sich für meinen Fußtritt in gebührender Weise zu revanchieren. Ich hätte ihm in diesem Augenblick gleich die Kehle durchschneiden können, aber ich zögerte. Und diese allzu verständliche menschliche Schwäche meinerseits nutzte der muskulöse Indio kaltblütig aus, entwand mir den Dolch und floh in den Dschungel. Er haut ab. Rani, pass auf, er hat den Dolch. Chica, lass Chitra. Er braucht dir nur mit der Klinge das Fell zu ritzen. Und du musst dir eine neue Hauskatze suchen. Senor, schnell, binden Sie mich los. Die Indios, sie fliehen. Was soll ich machen? Lass sie. Bitte, Senor, nehmen Sie mir Augenbinde ab. Er darf nicht entkommen. Seine Rache furchtbar sein für uns alle. Also gut, Kleiner. Rani, binde ihn los. Na, dann komm. Danke. Wo ist Amak? Davor läuft er. Siehst du ihn? No. Da rechts, er rennt auf den Felsen zu. Sieh, jetzt habe ich ihn. Du hast ihn? Sieh, bring ihn uns zurück. Rani Mahai, der Koloss von Bhutan, hatte in seinem ereignisreichen Leben schon eine ganze Menge unglaublicher Dinge aus allernächster Nähe mit angesehen. Aber was sich jetzt vor seinen verdutzten Augen abspielte, stellte alles Vorhergeschehene einfach in den Schatten. Amag kam, wild um sich schlagend, wie eine Spatzenfeder im Wind, scheinbar schwerelos, etwa 5 Meter über dem Erdboden auf die kleine Urwaldlichtung durch den mexikanischen Dschungel gesegelt und blieb keine 3 Meter über dem Kopf des sprachlosen ehemaligen Tierbändigers, einfach in der Luft hängen. Abajo! Abajo! Atenta! Temata! Sardo del Diabolo! Gehen zur Seite, Señores. Ich ihn lasse jetzt herunter. Das werden ihr verflucht. Er hat sich mit dem Dolch ins eigene Fleisch geschnitten. Sie dürfen ihn nicht berühren. Es ist die Knochensaat. Ich habe versagt. Aber die Zeit wird kommen. Der mörderische Fluch Ucuampochtlis hatte ein neues Opfer gefunden. Schubweise löste sich der Indio in Luft auf. Und dann geschah es. Was ist das? Ich kann nicht mehr. Chitra! Rani Mahai war wie ein frisch geschlagener Baum einfach zu Boden gestürzt und wälzte sich unter entsetzlichen Qualen auf dem morastigen Grund. Rani, was ist mit dir? Fliehen Sie, Senor, fliehen Sie! Sein Körper ist gefangen vom Geist des goldenen Gottes. Chitra! Töte! Senor, er darf den Satz nicht sprechen zu Ende. Blitzartig stülpte Björn Hellmark sich die Dämonenmaske über den Kopf. Keine Sekunde zu spät. Denn schon hatte der mächtige Gott des Aztekenkönigs den für Rani Mahai aussichtslosen Kampf gewonnen und lenkte den Körper des Kolosses auf Björn Hellmark zu. Um Himmels Willen, was ist das denn? Die Umrisse des Kolosses von Bhutan schienen vor den Augen des fassungslosen Björn Hellmarks wie wabbelnde, pulsierende Fleischblasen zu verschwimmen. Und mit enervierender Langsamkeit formte sich ein anderer Körper aus den Konturen des Inders. Eine Rüstung. Eine goldene Rüstung. Ich habe gewusst, Señor, das ist er. Ucuampochtli, der Azteke. Wie eine 2 Meter große Feuerwerksrakete wurde das materiellose, dreidimensionale Energiefeld vom Körper Rani Mahais wieder abgesprengt. Nur für ein paar Sekunden hatte die fluoreszierende Goldrüstung des Aztekenkönigs als eine Art energetischer Lichtprojektion den Leib des Inders umhüllt. Ein allerletztes Mal hatte sich Ucuampochtli gegen sein unabwendbares Schicksal aufgebäumt und versucht, der vernichtenden Wirkung der Dämonenmaske zu entgehen. Vergeblich. Oh, wir haben es geschafft. Rani, der Spuk ist zu Ende. Nicht geschafft, Señor. Denn noch warten die Geister der Priester von Goldenen Gott und sehen Saat der Verwesung. Seit dem unfreiwilligen Flug am Max durch den Dschungel war mir klar geworden, welches mentale Kraftfeld 2-mal verhindert hatte, dass Makabros materialisiert war. Telekinese. Die mentale Fähigkeit, Kraft seines Geistes, Gegenstände zu bewegen, ohne jeden körperlichen Kontakt. Pepes seltene parapsychische Fähigkeit hatte also meine eigenen Mentalenergien wie einen Ping-Pong-Ball mir wieder zurückgeschleudert. Aber der kleine Teufelskerl hatte noch eine ganze Menge mehr auf Lager. Meine Eltern früh gestorben. Ich sehr viel alleine. Und alle Angst hatten vor mir. Angst vor einem Kind? Sie, Señor, Todesangst. Überall, wo ich war, fielen ganze Häuser einfach um, nur wenn ich in der Nähe war. Alle gesagt, ich meine Eltern umgebracht mit meiner Teufelskraft. Aber sie konnten mir nicht beweisen. Bis einmal kam Häuptling aus Hütte und ich mir gedacht in meinem Kopf, nur in meinem Kopf, wäre doch ulkig, wenn Häuptling würde fliegen auf Dach. Und Häuptling ist geflogen auf Dach und ich aus dem Dorf. Ja, und woher sprichst du unsere Sprache? Da war ein Flugzeug im Dschungel. Viele lustige Apparate mit Knöpfen dran, vielen Stimmen drin. Die sagten komische Sachen. Erst ich habe nicht verstanden und dann hat die Stimme meine Sprache gesprochen. Ein Tonband. Ein Sprachkurs. Ah, wahrscheinlich hat ein Passagier im Flugzeug Spanisch lernen wollen und ist dann mit dem Flugzeug abgestürzt. Sie, Señor, Sprachkurs. Aber noch viele andere Sprachen. What time is it? Comment allez-vous? Rot, grot, mit Freude. Quod erat demonstrandum. Da, rabotti, rabotti. Ist ja gut. Und wie viel ist 1 und 1? Wurzel aus 4, wieso? Drei Stunden später erreichten wir endlich das Ziel unserer Reise. Holpec, die Aztekenstadt. Hier ist es, Senor. Das ist Eingang zum goldenen Tempel. Viel Gold soll versteckt sein darin. Aber nie einer wieder lebend herauskommen. Außer Amak. Ah, du irrst dich, mein Kleiner. Noch ein zweiter hat es geschafft. So? James Owens. Owens? Der General. General? Du kennst ihn? Si, Senor. Er hat mich gezwungen, ihn Eingang zu zeigen. Ich ihn geführt anstelle seines Todes. Ja, wann war das? Zweimal ging seitdem die Sonne auf und unter. Ja, das ist ja ein Ding. Ich muss da hinein. Ich muss in den Tempel. Nein, Senor. No, Sie nicht. Zu viele Fremde sind gegangen freiwillig in ihren Tod. Du nicht, Senor. Du nicht. Und wie willst du das verhindern? Ganz einfach. So. Es war einfach fantastisch. Mit diesem kleinen Teufelsbraten sparten wir viele Stangen Dynamit. Ein konzentrierter Blick des 16-Jährigen genügte bereits und der halbe Berg fiel dröhnend und donnernd vor dem Eingang zum Tempel in sich zusammen und versperrte ihn damit vor dem goldgierigen Zugriff allzu waghalsiger Abenteurer. Naja, ich kann schon verstehen, dass deine Leute es mit der Angst zu tun kriegen, wenn du in ihrer Nähe bist. Glauben Sie mir, Senor, ich Ihnen habe das Leben gerettet. Na, in Ordnung. Dann haben wir hier ja nichts weiter verloren. Kommt. Wohin? Nach Peto. Du kommst natürlich mit, Kleiner. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass du zu den vielen Sprachen langsam auch die dazu passenden Länder kennenlernst. Por qué no? Bereitwillig nahm der kleine Kerl meinen Vorschlag an und wir machten uns wieder auf den Rückweg. Pepe ahnte natürlich nicht, dass ich trotz seinem bergeversetzenden Blick nach wie vor die Absicht hatte, dem Inneren des Tempels einen Besuch abzustatten. Oder besser, mein bioplasmatischer Doppelgänger. Ich musste dazu nur erstmal das kleine mentale Kraftfeld weit genug vom Tempel wegbekommen. Sie? Ja, Sie meine ich. Was machen Sie hier? Was haben Sie hier zu suchen? Das ist mein Gold. Meins. Ja, meins. Owens? Sind Sie Owens? Schweigen Sie. Ich verstehe das nicht. Schweigen Sie, habe ich gesagt. Sie leben? Wie Sie sehen. Wie kommt das? Die Knochensaat? Schweigen Sie. Priester sind überall. Ich kann Ihnen nur so viel verraten. Ich habe sie alle aufs Kreuz gelegt. Man kann einen Menschen nur einmal verfluchen. Und wenn er wiederkommt und lebt noch immer, dann sind sie machtlos. Sie glaubten, sie hätten mich vernichtet. Aber ich lebe. Und so bin ich für sie ein Gott. Ja, ein Gott. Der goldene Gott. Ich! Aber Sie! Es dauert nicht lange. Da, es geht schon los. Die Reliefs. Achten Sie auf die Reliefs an den Wänden, die sich mit pulsierendem Leben füllen. Sie kommen, Mister. Sehen Sie den Gold? Sie wollen das Herz. Das Herz. Ihr Herz. Wenn ich eins hätte, würde ich es Ihnen geben. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Aus meinem muffigen Hotelzimmer in Peto gab ich Makabros den Befehl, die Dämonenmaske aufzusetzen. Und augenblicklich nahm das geistervernichtende Inferno seinen unabwendbaren Lauf. Nein! Bleibt! Tötet ihn! Ich befehle es euch! Kommen Sie uns! Machen wir, dass wir hier wegkommen! Lassen Sie mich nicht an! Was haben Sie getan? Wo sind meine Priester? Es ist vorbei! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich weiß, Sie wollen mein Gold! Aber Sie werden es nicht bekommen. Niemand wird es bekommen. Niemand! Berühren Sie es. Fassen Sie es nur an. Es wird Sie vernichten. Vernichten! Denn es ist die Knochensaat. Machen Sie jetzt keine fiese Matenten. Geben Sie mir Ihre Hand. Ohne mich kommen Sie hier nicht mehr heraus. Der Eingang ist versperrt. Nur wenn ein Körperkontakt bestand zwischen Owens und Makabros, konnte es mir gelingen, den General unbeschadet aus dem Tempel herauszubringen. Denn nach der Auflösung meines Doppelkörpers wäre Owens automatisch neben mir in meinem Hotelzimmer in Peto materialisiert. Meine Priester! Meine Priester! Das sind nicht Ihre Priester. Ukwan Pochtli ist tot und Sie sind nichts weiter als ein geisteskranker Irrer, der sich einbildet, der liebe Gott zu sein. Nein! Nein! Nein. Nein. Ich bin Gott. Gott! Ich bin der goldene Gott! Und passen Sie auf! Schon hatte sich das schwere goldene Relief mit den Abbildungen der Aztekenpriester von der Wand gelöst und traf den darunter stehenden, ahnungslosen Owens. Makabros versuchte noch verzweifelt, den leblosen Körper unter dem Relief wieder hervorzuziehen, aber es war zwecklos. Felsengroße Goldklumpen lagen auf der Leiche übereinander gehäuft. Das Gold Ukwan Pochtlis hatte Owens unter seinem tonnenschweren Gewicht für alle Zeiten unter sich begraben. Der Pass. Makabros griff in die übergroße Brusttasche des staubigen Khaki-Hemdes und zog die persönlichen Papiere des Mannes daraus hervor. Und endlich fügte sich der letzte Stein des Mosaiks an seinen Platz. Jetzt wusste ich, wieso James Owens in seinem Haus in Andover sterben und kurz darauf wieder in den Dschungel von Mexiko zurückkehren konnte. Denn der Mann, den das Gold unter sich begraben hatte, war nicht James Owens. Er hatte ihm nur verteufelt ähnlich gesehen und damit nicht nur allein uns getäuscht. Makabros blickte auf die geschwungene Unterschrift unter dem leicht vergilbten Passfoto und las seinen Namen. Jeremy Owens. Und James Owens war sein Zwillingsbruder gewesen.